und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobeten Gott und sprachen. Dazu das Kind in der Krippe liegt. es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, verwunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesaget hatten. Maria aber behielt alle diese Wort und bewegt sie. Wiederum reiseten und lobeten Gott um alles, das sie gesehen und gehört hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und das Kind beschnitten würde, da ward sein Name genannt Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleib empfangen geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande zur Zeit des Königes Herodes. Siehe, da kamen die Weisen aus Morgenlande gen Jerusalem und der